Ich habe mir zwei kleine Stellen ausgesucht und die erste Stelle ist an dem Tag, als wir gefangen genommen wurden. Die zweite Stelle ist ein bisschen, ich glaube, nach 3, 4 Monaten in der Gefangenschaft. Und ich würde danach euch eher von meiner Geschichte erzählen, weil das ist mir lieber, anstatt das vom Blatt abzulesen. Die zwei Geschäfte waren völlig überfüllt. Trotzdem zwang der IS mit vorgehaltenen Gewehren alle hineinzugehen. Da ich sehr klein war, konnte ich nicht über die Menschenmenge sehen und rief deshalb die ganze Zeit den Namen meines Vaters. Aber keiner hörte mich. Jeder um mich herum schrie den Namen seines Vaters, Bruders, Ehemann oder Sohnes. Der Lärm war ohrenbetäubend. Alle Frauen und Kinder weinten. Ich wurde von allen Seiten gedrückt und geschubst. Ich schrie nach meiner Mutter. Auch sie hatte ich aus den Augen verloren. Ich war allein zwischen all diesen Menschen und fiel mehrmals auf den Boden, zwang mich aber immer wieder aufzustehen. Das war an dem Tag, wo sie uns festgenommen haben. Sie haben Frauen und Männer voneinander getrennt. Seit dem Tag weiß ich nicht, ob mein Vater, seine drei Brüder und ein Bruder von meiner Mutter und ein Cousin von mir, wissen wir gar nicht, ob sie tot sind oder noch am Leben sind. Ich persönlich gehe davon aus, dass sie an dem Tag, am 3.8.2014, meinen Vater und seine Brüder ermordet haben. Und die zweite Stelle ist für mich persönlich auch sehr schwierig, weil ich kurz davor war, zu sehen, wie meine eigene Tante vor meinen Augen vergewaltigt wird. Eines Abends hatten die IS-Männer getrunken. Der IS-Mann meiner Tante rief in lallendem Arabisch nach ihr, dass sie sofort zu ihm nach oben kommen solle. Es war klar, dass es nichts Gutes heißen konnte. Er war in einem hemmungslosen Zustand. Meine Tante packte ihre Kinder fest am Arm, wir alle zitterten und ich konnte mir vorstellen, was passieren könnte. Er schrie wie ein wild gewordenes Tier, da meine Tante ihre Kinder nicht loslassen wollte und zerrte an ihr. Er hatte unglaubliche Kraft und stieß sie vor lauter Wut die Treppen hinunter. Zum Glück ließ meine Tante ihre Kinder noch los und kam unten leicht verletzt an. Die kleinen Kinder kreischten und heulten und rannten zu ihr. Sie war bei Bewusstsein und versuchte für die Kinder stark zu sein. Sie umschlangen sich, doch der IS-Mann gab sich nicht geschlagen und beschloss, sie die ganze Nacht zu bewachen, koste es, was es wolle. In diesem Moment konnte ich quasi, wäre ich fast eine Zeugin davon gewesen, wie meine eigene Tante vergewaltigt wird. Und ich habe sehr vieles Schlimmes erlebt, also es gibt sehr viele Situationen, dass ich euch vorlesen könnte, aber ich habe mich dazu beschlossen, euch zu erzählen über die Gefangenschaft. Ich persönlich war damals 10 Jahre alt und ich habe verschiedene Rollen gespielt. Ich musste mich einmal als Junge verkleiden und da hat auch meine Mutter meine Haare abgeschnitten und mir Jungsklamotten angezogen, damit ich vor diese bärtigen Männer sicher bin und nicht vergewaltigt werde. Die IS-Männer haben gesagt am Anfang, man darf eine Frau ab 12 Jahren heiraten. Nach 2, 3 Monaten haben sie gesagt, ab 9 und irgendwann wurden auch 8-Jährige mitgenommen. Meine Mama hat alles dafür gegeben, dass ich nicht mitgenommen wurde. Und als diese Situation passiert ist, dass der IS-Mann dann die ganze Nacht bei uns im Zimmer saß, weil meine Tante nicht in sein Zimmer gehen wollte, habe ich mich still unter einer Decke gelegt und wirklich, man hat nicht gesehen, dass ich da drunter bin. Sonst hätte er mich genommen, weil ich ja viel jünger bin und weniger Kraft als meine Tante habe. Meine Mutter hat mich auch immer wieder unter ihrem Rock versteckt und wurde dadurch dann geschlagen, weil sie langsamer gelaufen ist. Und wenn man, wie meine Mama zum Beispiel, wenn sie langsamer die Treppen runtergelaufen sind und es ganz viele Menschen sind, die Treppen runtergehen wollen, wurde meine Mama, habe ich gespürt, wie sie mit einem Stock oder einem Gürtel geschlagen wurde. Oder ich habe einmal mich als gelähmt, musste ich mich als gelähmt quasi durchgehen. Und das war auch sehr gefährlich, weil die IS-Männer mich ins Auto getragen haben, wenn ein neuer IS-Mann meine Familie gekauft hat, heißt meine Mutter und meine jüngeren Geschwistern, dann waren sie für mich zuständig. Und einmal hat ein IS-Mann uns gekauft und ich musste mich als gelähmt in die Rolle hineingehen. Und hätte ich damals irgendwie mein Bein oder so bewegt, wäre ich wahrscheinlich nicht mehr am Leben, weil die IS-Männer wirklich Menschen umgebracht haben, einfach aus Spaß. Man hat gesehen, sie lachen dabei, wenn sie jemanden erschießen. Sie lachen dabei, wenn man jemanden mit der Waffe schlägt. Oder am ersten Tag, als wir gefangen genommen wurden, waren wir 31 Personen aus meiner Familie. Und als wir zu diesen zwei Geschäften gebracht wurden, wollte eine Familie fliehen. Und ich habe gesehen, wie die IS-Männer auf diese Familie geschossen haben. Und ich habe gesehen, wie eine ganze Familie erschossen wurde, wie die Kugeln die Brust treffen oder den Kopf treffen oder den Rücken von dem kleinen Baby treffen. Und solche Bilder gehen einem nicht aus dem Kopf. Vielen Dank, dass du uns deine Geschichte jetzt näher gebracht hast.